Wir beginnen die Sendung mit Musik von Richard Heller. Diptychon für Violoncello und Klavier. Gespielt vom Cellisten Johannes Gutfleisch und dem Pianisten Andreas Kirpal. Thank you. Thank you. Der Auftakt in die Sendung Concerto Bavarese am Dienstag, den 18. November, mit einem Werk von Richard Heller. Diptychon für Violoncello und Klavier. Das ist eine Aufnahme gewesen vom Cellisten Johannes Gutfleisch und dem Pianisten Andreas Kirpal. Der Komponist Max Beckschäfer konnte für seine venezianischen Madrigale einen namenhaften Countertenor gewinnen, Franz Fitztum. Gemeinsam mit ihm musiziert das Quartett Il Capriccio. Thank you. Oh,

Venezianische Madrigale von Max Beck-Schäfer. Das waren der Countertenor Franz Fitztum und das Quartett Il Capriccio. Wir kommen zu einer Komposition von Constantia Gursi, Melodies from the Sea. Ein Werk, das ganz der Natur gewidmet ist. Die Serie ist zum einen Reflexion, aber auch Appell für einen achtsamen Umgang mit der Natur. Denn die hat uns schon immer den Weg des gemeinsamen Lebens gezeigt. Hier sind der Bratschist Niels Mönkemeyer, der Pianist William Yoon und die Komponistin selber, Constantia Gursi. Thank you. Nils Mönkemeyer, Viola, William Yoon, Klavier, Perkussion und Constantia Gursi, die Komponistin, präpariertes Klavier und auch Perkussion. Die drei haben Melodies from the Sea gespielt, Melodien vom Meer, ein Werk von Constantia Gursi. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit dem Werk von guten Mächten wunderbar geborgen, für vierstimmigen Männerchor a cappella von Rudi Spring. Oh. von guten Mächten wunderbar geborgen, für vierstimmigen Männerchor a cappella. Basierend auf einem Text von Dietrich Bonhoeffer hat dieses Werk Rudi Spring komponiert. Das war das Renner-Ensemble Regensburg unter Leitung von Bernd Engelbrecht. Und hier ist ein Werk von Isabel Mundry, Balancen, für Violine Solo Nummer 1 und Nummer 2. Thank you. Der Geiger Peter Shepard-Scarft ist Mitglied des Ensemble Triolog München. Und hier hat er ein Werk von Isabel Mundry gespielt, Balancen für Violine Solo. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit München, Suite für Orchester von Wilfried Hiller. Hier sind die Münchner Symphoniker unter Leitung von Christoph Stepp.

Ein Werk von Wilfried Hiller, München, Suite für Orchester. Das waren die Münchner Symphoniker unter Leitung von Christoph Stepp.